haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Ende aller Sorgen. Sein linkes Auge schaute etwas zu sehr nach links, was seinem Blick etwas Flüchtiges gab. Er schaute auf seine protzige Armbanduhr und räusperte sich. Der Mann hatte noch keine drei Worte gesagt. Mir konnte das recht sein. Leute, die nicht viel reden, reden auch nicht lange über Honorarfragen. Sein flüchtiges Auge schaute zur Tür, der Rest zu mir. Dann endlich begann er mit seinem Vortrag. Mein Bruder ist verschwunden. Künk, Albert Künk. Arbeitslos, ledig, 46 Jahre alt, 1,78 groß, athletisch. Seine Hobbys sind Lesen und Fensterputzen. Leidenschaftlich hat er Fenster geputzt. Vielleicht ist er mit einem Putzlappen durchgebrannt. Mein Bruder liebt es, aus dem Fenster zu schauen. Sie verstehen, so wie früher, als es noch kein Fernsehen gab. Ihr Bruder ist verschwunden. Na und? Er ist nicht einfach verschwunden. Es muss etwas mit ihm passiert sein, garantiert. Er ruft mich sonst immer an, am Mittwoch. Aber diesen Mittwoch hat er nicht angerufen, auch nicht am Donnerstag. Vielleicht hat sein Nathel ein Leck. Wer weiß das schon? Mein Bruder ist ein sehr korrekter Mensch. Er ruft mich seit 26 Jahren immer am Mittwoch an. Er braucht das. Er ruft an, egal wo er ist und wie er sich fühlt. Es muss etwas passiert sein. Ich erreiche ihn nicht, weder zu Hause noch sonst wo. Was könnte denn mit ihm passiert sein? Das müssen Sie schon selber herausfinden. Fragen Sie Frau Gubser. Sie hat ihn jahrelang betreut. Ist Ihr Bruder krank? Nein, nein. Nur ein wenig labil. Sie verstehen. Deshalb hat er auch seine Arbeitsstelle als Kellner verloren. Er hat täglich im Restaurant die Fenster geputzt, manchmal zwischen zwei Gängen, die er hätte auftragen sollen. Aber er ist ein guter Mensch. Glauben Sie mir. Ich runzelte die Stirn und verzog meinen Mund zu einem schiefen Lächeln. Damit hatte ich nicht gerechnet. Küng gab mir die Adresse der Sozialarbeiterin und ein Foto seines Bruders. Hinter einer dicken Brille sah ich zwei vorwitzige Augen, die besser zu einem kleinen Jungen gepasst hätten. Die Sozialarbeiterin hieß Gubser. Sie bohrte in ihrer Nase, als sie mir die Tür öffnete. Küng? Hab ich lange nicht mehr gesehen. Ist was mit ihm? Keine Ahnung. Niemand weiß, wo er steckt. Tatsächlich? Ja, das ist aber seltsam. Oh, Mist. Oh, nicht schon wieder. Das nervt. Was nervt? Die Geräusche. Was für Geräusche? Atme ich zu laut? Nein, nein, die Geräusche in meinem Kopf. Puh, ist das laut. Mist, verdammter. Klingt wie eine Baustelle. Vielleicht werden gerade Ihre Gehirnzellen saniert oder ein paar Röhren erneuert. Wahnsinnig komisch. Die Geräusche kommen und gehen, da hilft keine Tablette, ich bin ihnen völlig ausgeliefert. Tja, die einen haben den Mann im Ohr und die anderen Geräusche im Kopf. Wer aber weiß, woher Küng steckt? Ich jedenfalls nicht. Er war in den letzten Wochen sehr in sich gekehrt. Ja, vielleicht. Nein, nein, man soll so etwas nicht herbeireden. Wissen Sie, ich habe das schon einige Male erlebt. Menschen, denen ich über eine bestimmte Zeit helfen konnte, dann aber wollten sie plötzlich nicht mehr. Einige haben sich umgebracht. Unglaublich, jetzt singt auch noch einer. In Ihrem Kopf? Also doch eine typische Baustelle. Aber seien Sie unbesorgt, Frau Gubser, gleich ist es 5 Uhr. Da hören die mit Arbeiten auf. Hoffentlich. Es kann einen um den Verstand bringen. Na echt. Manchmal denke ich, dass ich durchdrehe und Amok laufe. Dabei sind es ja nur Geräusche. Was oder wer hat die aber in meinen Kopf getan? Darauf wusste ich auch keine Antwort. Ich war wieder einmal in einen reichlich seltsamen Fall geraten. Die Wohnung des vermissten Küng lag im 3. Stock eines unauffälligen Mietshauses. Ich klingelte automatisch, ohne etwas dabei zu erwarten. Zu meiner Verblüffung wurde mir geöffnet. Sie war jung, groß und schlank. Ich lächelte. Na endlich! Ich dachte schon, dass Albert etwas zugestoßen ist. Sind Sie in das Ganze involviert? In was auch immer, ich bin es nicht. Ich glaube nämlich, dass Albert dieser Dusel einen Fehler gemacht hat. Warum? hat er wieder mal unaufgefordert Fenster geputzt. Als ich ihr ankam, lag jedenfalls kein Bundesrat in der Wohnung. Das ist aber interessant. Liegen die manchmal bei Ihnen herum? Sie sind doch ein Freund von Albert, no? Oh, du meine Güte, sind Sie etwa von der Polizei? Also ich habe mit der Sache nichts zu tun. Albert rief mich an und sagte, ich solle in der Wohnung nach dem Bundesrat schauen. So, so, das hat er gesagt. Mhm. Dieser Idiot kam auf die Schnapsidee, einen Bundesrat zu entführen. Und der Entführte liegt jetzt bei Ihnen herum? Ja, aber das ist kein Bundesrat. Na, schauen Sie doch selber her. Sie ließ mich eintreten. In der Wohnung stank es nach Fensterputzmitteln und schlechtem Essen. In einem kahlen Raum lag ein Mann, die Hände auf den Rücken gefesselt, den Mund mit einem Klebeband geknebelt. Ha, das soll ein Bundesrat sein? Keiner schaut so aus. Habe ich keine Ahnung, was für einen armen Kerl Albert da entführt hat. Irgendwie kommt mir der Mann bekannt vor. Also mich erinnert er an niemanden. Soll ich das Klebeband wegreißen? Nur zu, Sie werden gleich was zu hören bekommen. Oh, oh, das ist eine Unverschämtheit. Ich verhafte Sie auf der Stelle. Das ist Nötigung, Freiheitsberaubung, Beamtenbeleidigung, ein Angriff auf die Menschenwürde. Aber Maloney, was machen Sie denn hier? Haben Sie etwa etwas mit dieser Entführung hier zu tun? Da hört der Spaß aber auf. Soll ich das Klebeband wieder drauf tun? Unterstehen Sie sich! Maloney, tun Sie doch etwas! Lösen Sie meine Fesseln! Ich atmete tief durch, machte ein paar Kniebeugen und dachte an einen Südseestrand. Durch das sanfte Wellenschlagen hörte ich die Stimme des Polizisten und Frau Zubers hilflose Versuche, ihn zu beruhigen. Erst als die Brandung stärker wurde, löste ich seine Fesseln. Ich bin schließlich kein Unmensch. Es dauerte nur wenige Minuten, bis der Polizist wieder der Alte war. Er schnaubte vor sich hin, drohte mit allem, was er an Drohgebärden zur Verfügung hatte, und schickte sich an, Frau Zuber zu verhaften. Es gibt nichts Verwerflicheres, als einen Beamten durch Freiheitsentzug von der Arbeit abzuhalten. Jetzt tun Sie doch nicht so. Seien Sie froh, dass Sie noch leben. Sie können es ruhig mir überlassen, ob ich mich meines Lebens freue oder nicht freue. Wie heißt Ihr Komplize? Raus mit der Sprache! Ich habe nichts getan. Und fürs Nichtstun brauche ich keine Komplizen. Das versteht er nicht. Er ist es sich gewohnt, auch beim Nichtstun von Kollegen umgeben zu sein. Sie mischen sich da nicht ein, Maloney. Auf die undurchsichtige Rolle, die Sie in diesem Schlamassel spielen, werde ich noch zurückkommen. Zuerst aber gehen wir drei jetzt ins Polizeipräsidium. Oh, oh, Spinderi, wir haben ihn schließlich befreit. Wo steckt Albert Küng? Dans les montagnes, in den Bergen. Er inspiziert eine Alphütte, auf der er den Bundesrat verstecken wollte. Ein Bundesrat ist auch involviert. Ist das etwa ein politischer Fall? Am besten fahren wir jetzt zu der Alphütte. Da wird sich alles aufklären. Da, da, aufklären. Seit wann sind Sie für so etwas zuständig, Maloney? Ihr Hobby und Ihre Leidenschaft ist doch die Verwirrung, nicht die Aufklärung. Und ich darf dann wieder alles ins Lot bringen. Er hielt uns einen Vortrag über die Vorzüge der örtlichen Polizei. Wir hörten uns das gelangweilt an. Dann fuhren wir in seinem Auto zu der Alphütte. Es war schon spät. Ein Nieselregen begleitete uns. Der Polizist erzählte uns Episoden aus seiner Jugend, die einiges, aber nicht alles, erklärten. Offenbar musste bei ihm auch noch später, als Erwachsener, einiges schief gelaufen sein. Frau Zuber döste derweil, weigerte sich aber, meine Schulter als Kopfstütze zu benutzen. Sind wir endlich da? Bald. Weshalb waren Sie eigentlich in der Wohnung? Wie gut kennen Sie diesen Küng oder wie er heißt? Ich war mal seine Freundin. Haben Sie mit ihm zusammen Fenster geputzt? Was ist denn das wieder für eine idiotische Frage? Weshalb sollte sie mit ihm Fenster putzen? Niemand darf mit ihm zusammen Fenster putzen. Er will immer alles alleine machen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Na, er hat zwar nicht alle Tassen im Schrank, aber er ist ein lieber Kerl. Nur mich reizen Männer, die ein wenig beschränkt sind. Dann dürfte unser Fahrer für Sie unwiderstehlich sein. Jetzt reicht es aber, Maloney! Da vorne, da ist es. Wir müssen dann noch etwa 20 Minuten bergauf gehen. Oh. Haben Sie eine Taschenlampe? Wir krochen mehr, als wir gingen. Der Regen durchnässte unsere Kleider und bei jedem Schritt musste man befürchten, entweder abzustürzen oder über das Skelett eines Bergführers zu stolpern. Als wir endlich oben waren, erwartete uns eine trübe, beleuchtete Hütte und eine Frau, die wild mit ihren Armen wedelte. Schnell, kommen Sie, er ist tot. Langsam, ganz langsam. Wer ist tot? Da drin liegt ein Toter, das sagte ich doch schon. Doch nicht etwa im Bundesrat. Blödsinn. Albert Küng heißt der Mann. Er hat mich angerufen. Albert ist tot? Na, das darf doch nicht wahr sein. Der Tote hat sich also angerufen. Wann war das? Vor etwa 3 Stunden. Da lebt er also noch. Ich habe noch nie mit einem Toten telefoniert. Beim heutigen Stand der Technik kann man so etwas nicht mehr völlig ausschließen. Wo haben Sie denn das gelesen? Im Esoterik-Hausblatt der spirituellen Polizisten? Was ist mit Albert geschehen? Hat er sich selber... Nein, das hat er nicht. Ich hörte am Telefon die Schüsse. Er wurde erschossen, als er mit mir telefonierte. Er legte das Telefon auf den Tisch. Ich hörte, wie er mit jemandem sprach. Dann hörte ich Schüsse. Das war entsetzlich. Sehen Sie, Maloney, ohne Mobiltelefon wissen wir jetzt nicht, was geschehen ist. Die modernen Kommunikationsmittel haben eben doch ihre guten Seiten. Und was machen wir jetzt mit der digitalen Leiche? Oh, das ist aber pietätlos. Albert liegt tot herum. Genau. Vielleicht sollten wir ihn aus der Hütte schaffen. Es hat hier sowieso zu wenig Platz. Nichts wird angerührt, bis die Spurensicherung da ist. Hat es wenigstens was zu trinken hier? Vielleicht kommt ja Barry, der Bernardiner, mit einem hübschen Whiskyfass um die Ecke. Einen kräftigen Schluck könnte ich jetzt auch gebrauchen. Zuerst möchte ich, dass Sie mir alles von Anfang an erzählen. Schön der Reihe nach. Also, wie heißen Sie? Ich heiße Ditten. Ich war mit Herrn Küng befreundet. Davon hat er mir aber nie etwas gesagt. Vielleicht, weil Sie das nichts angehen. Muss das denn sein? Könnten wir uns nicht einfach gemütlich volllaufen lassen und dann die Spurensicherer mit fröhlichen Trinkliedern begrüßen? Noch ist mir einiges unklar, Maloney. Weshalb wurde dieser Küng umgebracht? Er wollte doch jemanden entführen. Ich meine, er hat schließlich mich entführt. Aber wozu? Gute Frage. Wozu sollte man einen Polizisten entführen? Vielleicht für abartige Spiele. Das geht zu weit, Maloney. Entschieden zu weit. Hat vielleicht jemand eine Zigarette? Nur das nicht. Ich ertrage keinen Zigarettenrauch. Die nächsten 2 Stunden gehörten zu den längsten meines Lebens. Der Polizist weigerte sich, uns gehen zu lassen, und so verharrten wir zu 4 im gleichen Raum mit der Leiche. Als die Spurensicherer endlich kamen, wurde es noch ein wenig enger. Spätestens in jener Nacht wurde mir klar, dass man etwas gegen die Bevölkerungsexplosion unternehmen musste. Ich brauchte beinahe 12 Stunden, um mich einigermaßen von den Strapazen zu erholen. Mein Klient war sichtlich gezeichnet von der schlechten Nachricht, doch er klappte nicht zusammen und ich war ihm dankbar dafür. Mein Bruder, ein Terrorist, das ist doch lächerlich. Das hat auch niemand behauptet, aber offenbar wollte er einen Bundesrat entführen. Einen Bundesrat? Idiotisch. Weshalb denn ausgerechnet einen Bundesrat? Kriegt man für so einen überhaupt Lösegeld? Hatte Ihr Bruder Schulden? Nein, er hatte kein Geld, aber auch keine Schulden. Ich kann mir das nicht erklären. Natürlich, er hatte nicht alle Tassen im Schrank. Sie verstehen. Aber dass es so schlimm um ihn stand, wusste ich nicht. Vielleicht hätte ich häufiger mit ihm telefonieren sollen. Frau Zuber arbeitete in einem kleinen Buchverlag. Sie hatte tiefe Augenringe und ihre Bewegungen waren fahrig. Wir gingen einen Kaffee trinken. Er schmeckte nicht übel. Albert hat mir gesagt, dass er dabei ist, sein Leben zu ändern. Er sagte, bald schon werde das Ende aller Sorgen kommen. Da hatte er nicht Unrecht. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich lachte zuerst, als er sagte, dass er in seiner Wohnung einen Bundesrat gefangen hält. Unglaublich, zu was Männer fähig sind. Dabei war er so ein lieber Kerl, völlig harmlos. Aber wer weiß schon, was im Kopf anderer Leute vorgeht. Vermutlich hatte er eine Komplizin. Sie hat ihn wahrscheinlich auch erschossen. Die Stippe auf diese Frau Dietelm. Die sagt doch nicht die Wahrheit. Das spürte ich sofort. Das ist so eine, die lügt, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenig später traf ich in meinem Büro auf die verdächtigte Frau Dietelm. Sie hatte Erfreuliches zu berichten. Mir ist noch etwas eingefallen. Als Albert vom Telefon wegging und die Tür öffnete, sagte er etwas. Tatsächlich. Doch nicht etwa den Namen der Mörderin. Nein, er sagte, Hallo. Darauf wäre ich nicht gekommen. Das zeigt doch, dass er die Frau gekannt hat. Also, ich weiß nicht. Viele Leute sagen zu Wildfremden Hallo, wenn ihnen nichts Gescheiteres einfällt. Aber er sprach die Frau mit Du an. Das klingt schon besser. Er sagte, hast du wieder Gerhard im Kopf? Wie bitte? Gerhard im Kopf? Das sagte er. Ja, also eigentlich dachte ich gehört zu haben, hast du wieder Geräusche im Kopf. Aber das ergibt keinen Sinn. Gerhard aber ergibt einen Sinn. Vielleicht auch Gerda. Geräusche. Geräusche, sagten sie. Ja. Was könnte denn noch wie Geräusche klingen und einen Sinn ergeben? Sie überlegte, fand aber keinen Sinn. Ich hingegen hatte nur noch eine Frau im Kopf. Jene Frau, die eine Baustelle im Kopf hatte, als ich sie zum ersten Mal getroffen hatte. Ich schob Frau Diethelm freundlich, aber bestimmt aus meinem Büro und besuchte Frau Gubser. Sie war nicht allein. Ganz schlecht. Können Sie nicht später noch einmal kommen? Die Geräusche sind wieder da. Es ist grauenhaft. Na, Sie sehen doch, dass es hier schlecht geht. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Einer der Bauarbeiter aus Ihrem Kopf? Ich bin Therapeut. Ich werde Sie heilen. Ich habe schon viele geheilt. Die Ärzte sind doch gar nicht mehr fähig zu heilen. Die haben doch keine Ahnung. Frau Gubser ist nicht einfach krank. Sie leidet unter einem pränatalen bzw. postmortalen Bewusstseinsschock. Das, was sie in ihrem Kopf hört, sind Stimmen und Ereignisse aus einem früheren Leben. Dann war sie in ihrem früheren Leben eine Straße, die aufgerissen wird, oder was? Das ist nicht komisch. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wie anders können wir uns erklären, dass Menschen Stimmen hören? Fremde Stimmen, unheimliche Stimmen. Das sind ganz andere, tief verzweigte Bewusstseinsebenen. Das ist wie wenn Sie mit dem Lift in ein Stockwerk fahren, von dem Sie gar nicht gewusst haben, dass es existiert. Ich bin davon überzeugt, dass ich eines Tages den Nobelpreis kriegen werde für meine Arbeiten. Ich vermute mal, dass Sie darauf noch ein paar Leben warten müssen. Gehen Sie jetzt. Herr Buch hat Ihnen erklärt, woran ich leide. Vielleicht leidet Albert Küng jetzt auch an einem postmortalen, was auch immer, nachdem Sie ihm eine Kugel verpasst haben. Wovon reden Sie denn da? Als Küng Ihnen die Tür öffnete, fragte er Sie, ob Sie wieder Geräusche hören. Frau Diethelm hat das am Telefon gehört. Das reicht wohl, um Sie hinter Gitter zu bringen. Gefängnis? Ja, das wäre fatal. Unverantwortlich wäre das. Das kann ich nicht zulassen. Meine Patientin darf nicht von mir getrennt werden. Sie können ihr meinetwegen ins Gefängnis folgen. Oh, ich habe wieder einen Anfall. Ich höre Stimmen. Englische Stimmen. Sie reden über irgendwelche Wahlen. Faszinierend! Sie müssen es festhalten. Nicht verdrängen, nicht verdrängen. Lassen Sie es zu. Könnte es sein, dass in Ihrem Gehirn ein Radio eingebaut ist? Vielleicht empfängt sie gerade die BBC-News. Ja, tatsächlich. Jetzt reden Sie übers Wetter. Unglaublich! Eine medizinische Sensation! Die Frage, die uns jetzt alle beschäftigen sollte, ist, ob Frau Gubser ihr Gehirn als Radio anmelden und für den Empfang Gebühren zahlen muss. Weder Herr Buch noch Frau Gubser konnten mir diese Frage beantworten. Als die Stimmen in Frau Gubsers Kopf verklungen waren, gestand sie den Mord an Albert Küng. Sie hatte ihn geliebt. Er aber wollte nichts von ihr wissen, machte sich lustig über das, was in ihrem Kopf und in ihrem Herzen rumorte. Sie war ihm bis zu der Hütte gefolgt und erschoss ihn. So geht das.